Lektion 19 C2a. Ich möchte heute über die präklinischen Basismaßnahmen bei Verdacht auf einen akuten Myokardinfarkt referieren. Häufigste Ursache der koronaren Herzkrankheit ist die Arteriosklerose der herzversorgenden Arterien. Als besondere Risikofaktoren gelten in erster Linie Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck. Kontrazeptiva, vor allem bei Patientinnen, die rauchen, und eine positive Infarktanamnese in der Familie. Bei einem Herzinfarkt kommt es ischämiebedingt zum Absterben von Herzmuskelgewebe. Typisch für kardiozirkulatorische Notfälle sind Symptome wie Kaltschweißigkeit, Luftnot, retrosternales Druckgefühl oder Schmerzen im Brustbereich, sowie die Schmerzausstrahlung in den linken Arm und die Halsregion. Tiefer, aber auch in den Rücken oder in den Oberbauch. Viele Patienten leiden unter starker Angst, bis hin zur Todesangst. Die Haut ist blass, fahl bis gräulich. Übelkeit und Erbrechen können auftreten. Wichtig ist noch, dass alte Menschen und Diabetiker wegen ihrer veränderten Schmerzwahrnehmung seltener über die typischen Infarktsymptome klagen.